Insufficient Beat. Dieben wie im Gym, Deathmatch, es versprechen, rechnet sich, bis die langen Fingerspitzen rechnet sich und lässt mich hinzufickeln, Hinterzimmer klicken, an den Flimmerkissen sitzend. Der Xbox-Controller blinkt, dasht jetzt Intermission, let's go wieder Engineering, Ruhe, Batterien rekrutieren, bald beziehen, ist die Frage des Abends, ist wie Texte aus den Fingern saugend. Während schon nur 5 am Brause, doch die Nägel an den Fingern kaut, ergreife ich Partei, Eier und die Kleinkaliber, Waffe schaut aus dem Fenster, lass die Dinge laufen, Zeit des bisschen Kindheitsraum, Cowboy, Astronaut und an dem flicken Teppich, auch wenn du noch am Daumen saugst, sprachlich behindert bleibst und Nikita schaust, komm ich per Soundcloud, nein, in dein Einfamilienhaus und plündere das Buffet, Rumsticks mit Sauce Hollandaise, pack den Rest ein und schrauben in den Friedenszauber auf den Lauf der grauen MP7, darauf verballer ich Magazin und Magazin in blauen Lichter, Gassitrin, lass die Friedenstauben federn down und fliegen lassen als symbolische Geste, massakriere ich diese Kistenschlacht auf die Kolonien, schieße wie ein Fotograf, mach das Klick im Takt, ich splitter Deko in dir Schnickschnack, bis die gar nichts mehr sagt. In einer Mondlandschaft, hole Pack und Pack, hole Pack und Pack, hole Pack und Pack, Kontrolle, Batterien aus dem Schreibtischschieber, Fach, Batterie und Batterie in den Kissenbezug fliegen lasse, Kekskrümel liegen lasse, um die NSA zu schicken, um zu cheaten, um zu verarschen, ich hab ein Alibi von Alternativ-Albi, Konsole gespielt war ohnehin bis oben hin drin, hey hier, das sieht man doch an Energy Drinks, Pizzakartons und meiner Konstellons und dem Scheiß, den man sich live verdient, freispielt und so weiter, macht deinen PTV aus, mittels Drehen des Daumens, Entertainment ist da draußen, wie das Mehltau, mein Handy gibt einen laut, Gummihandschuh ausgezogen, ich konsolidiere, die Konsole ist dran am iPhone und schaltet sich bald aus, okay, ich halt mich ran, gleich geht's weiter daheim mit vollen Batterien, zocken unter Pipelines, voller Energien, Harlequin und nehm den Kissenbezug mit entsprechendem Inhalt raus in die Nacht, ich bin wach, sie ist nass, kalt, gehe zum Auto, das da wartet auf Asphalt, steige ein und sag zum Fahrer, gib Gas, unser Zeitfenster ist nur Haarspalt, breit Gangster, smile und er startet seinen Part auf Parkerfläche und gibt Gummi wie eine Bahnsteigtoilette, ja. Die ganzen Penisse über da draußen, davon könnt ihr euch satt essen.